Die Partei für Wiedergeburt und Fortschritt Nigerias unterschrieb am 10. Februar die Pyongyanger Deklaration, das sozialistische Werk verfechten und vorantreiben. Im Auftrag des Führungsgremiums unterzeichnete der Landesvorsitzende der Partei die Erklärung. Er sagte, dass die Partei für Wiedergeburt und Fortschritt Nigerias mit der Eintragung ihres Namens in die historische Pyongyanger Erklärung nun mit Fug und Recht in die Reihe der progressiven Parteien der Welt im Kampf gegen den Imperialismus und für soziale Gerechtigkeit und Demokratie eingetreten sei. Seine Partei werde unter dem Banner der Pyongyanger Erklärung die Solidarität mit den fortschrittlichen Parteien der Welt verstärken.